Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute mit einer Ursendung. Wir bringen das neue Hörspiel des Berliner Hörspielmachers und Musikers Albrecht Panknin. Die Scheune ist ein besonderes Stück, poetisch und melancholisch im Ton, führt uns das Stück durch Klangräume und surreale Soundkulissen zurück an den Anfang einer Geschichte. Ist es eine Liebesgeschichte? Ein Totengespräch? In Albrecht Panknins sensibler Regie agieren die Schauspieler Effi Rabsilber und Jens Harzer. Ich kann dich sehen. Zwischen den Welten. Bei den Sternen. Deinen Welten. Deinen Sternen. Mein Licht bleibt stehen in deinen Zweigen. In tausenden Farben. Und alles um uns wird zu grau. Durch die Adern fließe ich, durch deine Adern. Wie Ewigkeit. Die Scheune. Hörspiel von Albrecht Panknin. Der Mond. Ich schwebe über dem Himmel. Ich schwebe. Ich trage dich über dem Himmel. Ich trage dich in meinen Flügeln. Der Himmel unter mir. Ein blauer, tiefer Ozean. Und die Wolken darin sind weiße Fische. Sie schwimmen um ihre Sonne herum. Und ich schwebe über dem Himmel und trage dich in meinen Flügeln in den Weltraum. Erinner dich an die Schwalben, die durch die Scheune fliegen, an das Licht in den Schlüssellöchern, an die Blätter im Herbst und an den Drachen, der in der Kastanie schläft. Erinner dich an das Vergessen. Erinner dich an das Vergessen und den Flug zu mir. Ich erinnere mich an den Wind, wie er die Blätter im Herbst von den Bäumen weht und wie jedes einzelne Blatt anders ist, anders als das andere. Hier gibt es keine Blätter mehr. Hier ist nur ein leerer Ort geblieben. Mein Ort. So einsam und kalt wie der Mond, der auf mich scheint. Hier, wo früher die Kastanie stand. Ich lasse den Drachen steigen, aber er vereist. Er fliegt in den Mond und vereist. Wie meine Hände. Das Meer. Zeit. Zeit. Zeit. Zeit. Die Zeit. Wenn ich an Zeit denke, fühlt es sich an, wie wenn man gekitzelt wird, wenn ein Fuß wieder aufwacht, weil er eingeschlafen war. Es ist ein Gedanke, der nur erträglich ist, weil ich weiß, dass er wieder aufhört. Vor langer Zeit war hier mal ein Meer. Erinner dich. Erinner dich. Erinner dich an den alten Apfelbaum, der niemals sterben will. An die Pusteblumen, die Angst vorm Regen haben. Und an die kleine Bucht mit dem Boot. Aus Holz. Erinner dich. Erinner dich an das Vergessen und den Flug. Den Flug zu mir. Ich erinnere mich an den Tag, an dem die Felder und die Bäume im Wald schwarz sind und die Felsen der Bucht sind auch ganz schwarz und das Meer ist schwarz und mein Boot ist aus schwarzem Holz. Das Wasser wie ein Spiegel. Und die Fische machen ihre Ringe darin. Ein Spiegel so schwarz wie die Pupillen meiner Augen. Pupillen schwarz. Ein Meer aus Pupillenwasser. Der Rabe. Wie ein Pilz im Wald, so komme ich mir vor. Wie ein Pilz auf dem Boden eines tiefen, dunklen Waldes. Es ist Nacht. Regen fällt auf mich herab. In Zeitlupe. Tropfen für Tropfen. Und der Mond scheint in jedem Tropfen. Kalte, leuchtende Tropfen. Tropfen aus Mond. Mondtropfen. Und ich wachse und wachse. Aber ich werde immer kleiner. Ich wachse zurück, zurück in die Dunkelheit. Erinner dich. Erinner dich. Erinner dich an den Wind, der den Frühling bringt. An die Maulwurfshügel, die immer ohne Maulwurf sind. Und an den Raben, der nicht mehr fliegen kann. Den Raben, den du rettest. Dein Raben, oben auf dem Dach. Erinner dich an das Vergessen und den Flug zu mir. Ich erinnere mich an die Nacht, als das Licht des Mondes vor mir auf den Steinen lag und darinnen ein kleiner schwarzer Vogel. Er ist noch jung und ganz zerzaust und wie versteinert. Er versucht zu schreien, aber es gelingt ihm nicht. Ich nehme ihn in meine Hände. und in seinem Gefieder huschen große, blaue, dreieckige Zecken hin und her. Ich rupfe sie aus den Federn und setze den kleinen Vogel wieder auf den Boden. Er schaut mich an und fliegt einfach davon. Der Mondfisch. Hand in Hand durch die warmen Dünen. Wir sind verschlungen, unsere Augen verwoben. Wir wehen hinunter zum Strand. Du lebst, du bist lebendig. Ich lebe, ich lebe. Die Sonne und der Schatten färben deine Haut. Ein Sturm zieht auf. Es riecht nach Regen. Wie wild sie rauschen, die Bäume. Unscharf dein Gesicht. Ihr Gesicht, ihre Augen. Unscharf. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich an die Blindschleiche, die sich in unserem Garten sonnt, an den steinigen Weg runter zum Strand, an das Meer, an unser Meer, an deine Muscheln zwischen den Fischen auf dem Grund. Ich erinnere mich an meine Muscheln zwischen den Fischen auf dem Grund und an den Mondfisch, der schwerelos im Wasser schwebt. Statt Flossen hat er Flügel und seine Schuppen blinken in der Sonne wie Edelsteine. Und das Meer bewegt sich kühl, türkis und glitzert wie für immer. Der Fuchs. Ich schwebe durch das Feld. Meine Beine sind bewegungslos. Die Ähren streifen meinen Körper. Hinter den Hügeln, in den Bäumen, verstecken sie sich. Überall. Sie, die ohne Zeit sind. Denn ich weiß, all die Welten, all die unendlichen Welten, die Welten hinter dem Licht, werden von denen beschützt, die ohne Zeit sind, die ohne Zeit sind. Und die Sprache des Windes versteht nur, wer Flügel hat. Erinnere dich an das Windspiel. Das Windspiel auf der Veranda. Erinnere dich an den großen Sturm, an die Fensterläden, die die ganze Nacht geklappert haben, und an den Blitz, der in den Apfelbaum einschlägt, in den Apfelbaum, der niemals sterben will. Erinnere dich an den Fuchs, der in dieser Nacht auf einmal in der Scheune sitzt. Erinnere mich an den großen Sturm und an den Fuchs, der ganz nass in der Scheune sitzt. Egal wie nah ich ihm komme, er bleibt sitzen. Dann höre ich diese Geräusche. Raus auf das Feld. Schwarze Steine. Überall fallen schwarze Steine vom Himmel. Wie tote Sterne. Schwarze, riesige Steine. Überall um mich herum. Ich schaue zur Scheune durch das hölzerne Tor. Und da sitzt der Fuchs. Er sitzt einfach da und schaut mich an. Thank you. Die Sterne. Wie ein Fisch in der Brandung. So komme ich mir vor. Wie ein Fisch in der Brandung eines dunklen Meeres. Einem Meer aus Pupillenwasser. Hin und her und immer wieder hin und her und zurück. Ich werde hin und her gerissen und immer wieder zurückgezogen. Zurück in die Dunkelheit. Erinner dich. Erinner dich. Erinner dich. Erinner dich an den Wald. An die Glühwürmchen. Unsere Glühwürmchen. Unser leuchtender Wald. Erinnere dich an die Nacht, in der wir in den Sternen schwimmen. Im Meer. Unser Meer, das einfach stehen geblieben ist. Ich erinnere mich an die Nacht, in der die Sterne ins Meer gefallen sind. Überall leuchten. Ein Meer aus Sternen. Und ich stehe in diesem Meer. Hier. Aber keine Sterne. Nirgendwo, nur Tränen, Tränen. Dieses Meer ist aus Tränen, ein Meer voller Tränen. Hier, in diesem Niemandsland. Der Wolf. Ich laufe durch den Wald. Ich laufe durch den Wald. Und trage einen Menschen in meinen Armen. Trage einen Menschen in meinen Armen. Ich sehe ihn immer wieder an. Ich sehe ihn immer wieder an. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Ich laufe durch den Wald. Ich trage einen Menschen in meinen Armen. Ich sehe ihn immer wieder an. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß einfach nicht warum. Fell. Fell. Überall. Überall an meinem Körper. Die Sonnenstrahlen fallen durchs Blätterdach, streifen mein Fell und klingen wie Glöckchen. Erinner dich an die Krähen, an den Nebel im Feld und an den Wolf, der in dieser Nacht im Mondlicht am Rand des Waldes steht und nicht mehr weitergeht, bis der Morgen kommt. Erinner dich an den Tau, der in den Gräsern liegt, und an die Sonne, die darin scheint. Erinner dich an das Vergessen und den Flug zu mir. Und ich erinnere mich an die Nacht, in der ein grauer Wolf am Rande des Waldes steht und nicht mehr weitergeht. Er steht einfach so da und schaut mich an. Ich setze mich ins Gras und schaue ihn an, bis der Morgen kommt. Als ich zu ihm gehen will, dreht er sich um und verschwindet im Wald. Hier gibt es keinen Wald mehr, keine Dunkelheit und kein Licht. Es gibt hier nichts mehr in diesem Nichts. Es gibt hier nicht mal mich. Der Adler. Wir fliegen über den schwarzen Wolken, über dem Sturm. Unter uns Donner und Blitze. Ich bin ein Adler. Ich habe blaue Federn, blau wie der Himmel über uns. Ich halte dich mit meinen Krallen. Deine Augen sind wie verschweißt. Du schläfst und dein Kleid weht mit dem Wind. Erinner dich an die Blumen, die bunten Blumen auf unserer Wiese. Erinner dich an die Sonne und an den Mond, an die Erde und an den Himmel. Erinnere dich an das Schloss. An das Schloss ganz aus Kristallen. Mein Schloss. Mein schwarzes Schloss aus tausenden Farben. Mein Schloss im Weltraum bei den Sternen. Erinnere dich. Erinnere dich an das Vergessen und den Flug. Den Flug zu mir. Und ich erinnere mich an die Menschen und die Sonne und den Mond und an die Wiese und die Blumen. Auf dieser Wiese hier ist alles voller Blumen. Hier, wo ich gelandet bin, leuchtende Blumen und leuchtendes Gras. Über mir die Sterne und der Mond taucht alles in sein graues Licht. Mondblumen. Ich will sie berühren, aber sie werden zu Staub. Mondstaub. Überall hier. Da krabbelt ein kleiner schwarzer Vogel aus dem Staub. Und in seinen Augen spiegeln sich die Sterne in tausenden Farben. Und ich erinnere mich an das Schloss. Das schwarze Schloss, das Schloss im Weltraum, bei den Sternen. Erinnere dich, erinnere dich an unseren Garten, an den Apfelbaum. Und an die Kirschen und den Wald und die Scheune und das Feld, an die Sonne und den Mond, an die Dunkelheit und an das Licht. Erinnere dich an den Wind, den Donner und den Regen. Erinnere dich an das Meer, an die Wellen und die Möwen, an die Muscheln und das Boot. Erinnere dich an die Glühwürmchen im Wald und an die Schwalben, die mit dem Abendlicht durch die Scheune fliegen. Und erinnere dich, erinnere dich an mich. Ich habe dir heute wieder Blumen gepflückt von der Wiese und sie dir unter den Apfelbaum gelegt. Hast du gesehen, dass er endlich wieder Äpfel trägt? Und wie aus der Mitte, da wo der Blitz eingeschlagen ist, noch ein Baum rauswächst? Die Blindschleiche war heute wieder da. Sie lag die ganze Zeit faul in der Sonne. Aber der Rabe ist nicht mehr zurückgekommen. Die Tore sind immer offen. Und ich schlafe jede Nacht in der Scheune, doch er kommt nicht zurück. Aber das weißt du ja schon, denn deine Schwalben haben's dir bestimmt erzählt. Letzte Nacht lag überall Nebel auf der Wiese und ich bin nach draußen gegangen. Da stand plötzlich ein Wolf am anderen Ende der Lichtung. Er stand einfach so da, im Mondlicht. Da hab ich mich ins Gras gesetzt und ihn angeschaut. Und er hat mich angeschaut. Und als die Sonne kam, bin ich langsam auf ihn zugegangen. Dann ist er im Wald verschwunden. Alles hier erinnert mich an dich. Immer an dich. Der Wald an deine Haare. Der Mond an dein Herz. Der Regen an deine Tränen. Die Sonne an dein Gesicht. Die Blätter an deine Hände. Der Wind an deine Stimme. Die Sterne an deine Augen. Und das Licht, das abends in die Scheune kommt, das bist du. Kannst du mich sehen? Zwischen den Welten, bei den Sternen, unseren Welten, unseren Sternen. Dein Licht bleibt stehen in meinen Zweigen, in tausenden Farben. Und alles um uns wird zu grau. Durch die Adern fließt du, durch meine Adern, wie Ewigkeit. Die Scheune. Hörspiel von Albrecht Panknin. Mit Jens Harzer und Effi Rabsilber. Ton, Komposition und Regie Albrecht Panknin. Eine Produktion des Studio Z Piau im Auftrag des Deutschlandfunks 2016. Redaktion Sabine Küchler.